Ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, mir gegenüber sitzt jetzt direkt aus Regensburg eingeflogen. Trotzdem man ja auch vermuten könnte, dass er eingefahren worden ist. Der berühmte, bekannte, bei einigen sehr, sehr beliebte Taxihistoriker Stefan Schwarz. Tag, guten Stefan. Abend. Guten Abend. Wie war der Flug? Oh, ganz gut, ja. Ich habe etwas Flugangst, aber es geht. Das Thema heute soll ja Taxi sein. Ja. Und meine Frage an dich als Erste: Wie wird man denn Taxihistoriker? Ich komme ursprünglich aus einer ganz anderen Richtung. Die ist ja vielleicht auch schon bekannt hier in den Hörerkreisen. Ich bin eigentlich Zoologiehistoriker und bin bei Forschung zur Taxidermie, das heißt, das ist das Ausstopfen von Tieren, bin ich auf die Geschichte und auf den Ursprung des Taxis gekommen. Aha. Ja, da geht meine Frage nun gleich direkt ins Zentrum des heutigen Themas. Woher kommt denn eigentlich das Taxi, so wie wir es heute kennen und auch benutzen teilweise? Die Taxis kommen natürlich von Thurn und Taxis, also von diesem Fürstenhaus in Regensburg. Ja, dieser Taxidynastie. Genau, das ist bekannt. Und die Fürsten von Thurn und Taxis waren ausgesprochen eifrige Jäger und haben natürlich zu Repräsentationszwecken die gejagten Tiere, also die edleren Stücke, Dammwild, Rotwild, Keiler, Elche. Ja, Elche, Bären, Auerhähne und dergleichen mehr haben eben diese Tiere ausstopfen lassen. Das wurde unten in Regensburg gemacht und wurde dann mit einem Gefährt, mit einem Eselskarren hoch zur Burg geschafft, diese ausgestopften Tiere dann. Ja. Das Ausstopfen selber dauerte ungefähr 14 Tage. Also das Enthäuten, das Entdärmen, ja, der Taxidermie heißt ja Entdärmen. Ja, im Auftrage von Thurn und Taxis die Därme entfernen aus dem Tier, damit es haltbar bleibt. Ja, und dieser Karren, der von der unteren Stadt von Regensburg, Regensburg ist ja sehr alt, und dann hoch in die Oberstadt zum Schloss. Hoch in die Oberstadt zum Schloss, ja. Derer von Thurn und Taxis, dieser Eselskarren, wurde unter anderem auch von fußlahmen Volk öfters mal benutzt, die sich dort hinten raufgesetzt haben, weil sie wussten, so alle 2-3 Tage geht da so ein Karren hoch. Und wenn sie oben was auf der Burg zu erledigen hatten, haben sie sich einfach hin draufgesetzt. Vorne waren die Auerhähne, Bären, Elche, Rotwild, das ausgestopfte Getier. Und hinten saßen dann arme Leute drauf und haben sich von diesem Taxidermiekarren, wie er eigentlich korrekt im Volksmund bezeichnet wurde, von diesem Taxidermiekarren oben auf die Burg schaffen lassen. Kam es denn da nicht zu Zwischenfällen, zu Missverständnissen vielleicht, dass dann der eine oder andere Taxidermie-Gast, so wenn ich ihn so bezeichnen darf, dann vielleicht oben in der Burg ausgestellt wurde? Das hat es gegeben, ja. Das ist vorgekommen. Das ist ein trauriges Kapitel in der Geschichte von Regensburg, aber das hat es gegeben. Ja. Und so steht jetzt, also wenn man heute davon ausgeht und jetzt so ein Funktelefon betätigt, um so eine Funktaxe zu rufen, kann man davon ausgehen, dass man weiterhin in die Kassen derer von Thurn und Taxis zahlt? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Sind ja eigentlich zwei, also historisch, adelsgeschichtlich auch zwei Linien, Thurn und Taxis. Was hat denn der andere Zweig? Wie hat der sich denn über die Jahrhunderte gerettet? Ja, also das mit die eigentliche Ausnutzung dieser Idee eines Taxis, im Interesse derer von Thurn und Taxis, kam ja relativ spät. Das ist erst im 18. Jahrhundert entstanden. Vorher gab es aber allerdings schon einen gewissen Wildmangel in den Wäldern um Regensburg herum und die Jagd kam zum Erliegen. Mhm. Und nun war es im Fürstenhaus von Thurn und Taxis so, dass es Probleme bei der Freizeitgestaltung gab. Und man hat sich dann darauf verlegt, Leibesübungen zu unternehmen. Also während man früher durch den Wald und durch die Flur striff, versammelte man sich jetzt jeden Morgen um 6 auf dem Hof und machte dort allerlei Übungen, die von einem Leibesübungslehrer, dem Herrn Jahn. Turnvater. Der dann später Turnvater genannt wurde. Der eigentliche Urahne, also der linken Seitenlinie jetzt, der von Thurn und Taxis ist. Er hat sich praktisch bei einer Übungsstunde mit einer noch unverheirateten Fürstin von Thurn und Taxis dann dort in die Linie derer von Taxis hineinkopuliert. Ach so, ja. So dass es eigentlich eine Zusammenführung zweier ursprünglich alter Familien waren, die vorerst miteinander nichts zu tun hatten. Vorher gab es nur Taxis. Dagegen steht ja nur die These, die von einer historischen Ausdifferenzierung eher spricht. Die sagt, also es waren von vornherein die Thurn und Taxis, einen Zweig, der sich dann im späten 17. Jahrhundert getrennt hat und einerseits die Taxifahrerdynastie begründete, die ja bis heute zum Beispiel in Potsdam in der Taxifahrergenossenschaft mündete, eine Frage, die wir übrigens noch erörtern müsste. Und die andere, die dann über Thon, Vater Jahn und Coubertin jetzt bis zu Diepgen bei den Olympia-Befürwortern gelandet ist. Das ist ja eine These, die eigentlich Ihren Anschauungen, deinen Anschauungen strikt widerspricht. dazu muss man erklären, der hieß ja nicht. Der hieß ja nicht immer Thon, Vater. Wir wollen jetzt nicht unernst werden, sondern Friedrich Adolf Jahn war in seiner frühen Jugend drogenabhängig und hieß eigentlich Thon, Vater Jahn. Ach so. Und erst im Entzug ist er also darauf gekommen, dass man mit verschiedenen körperlichen Bewegungen, also sich einen quasi Rauscheffekt selber noch verschaffen könnte, neurotransmittermäßig. Wir müssen jetzt, glaube ich, noch auf irgendwie eine politische Ereignisse auch gerade des 20. Jahrhunderts, die ja das Taxifahren ziemlich grundlegend verändert haben, kurz zu sprechen kommen, weil eigentlich kann man ja davon ausgehen, dass diese Thon- und Taxis-Dynastie ja eigentlich ein altes Adelsgeschlecht ist. Ja, die hießen früher noch ganz anders. Also, wie hießen die denn? Die hießen Anfang des 12. Jahrhunderts, hießen sie noch Rikscha, Thon und Taxis. Ah ja. Und dann im Zuge der nationalen Befreiungsbewegung im Nahen Osten haben die sich dann... Der Fürst Rikscha ist dann nach Asien gegangen und hat dort also versucht, so etwas Ähnliches aufzuziehen. Aber weiter als Adelsdynastie. Ja, der ist halt das Karrenhafte, von dem ich vorhin sprach, noch eher verbreitet. Ja. Also der hat das orthodoxe Modell beibehalten. Also ist im Grunde nicht den progressiven Kräften der Welt zuzurechnen. Eher nicht. Ich glaube sowieso, dass Taxifahren grundsätzlich eine grundstockkonservative Angelegenheit ist. Gut, denn... Dein Taxi geht gleich wieder zum Flieger. Wir müssen an dieser Stelle jetzt, denke ich, das Gespräch beenden. Danke ich dir sehr dafür, dass du hier warst. Jedenfalls. Ja, vielleicht noch Grüße nach Deutschland. Hallo nach Deutschland. Tschüss. Tschüss.